Mit einem Fuß im Sand, mit dem anderen im Schnee. So beschrieb der schwedische Kriminal- und Bestsellerautor Henning Mankell einmal sein Leben zwischen den Welten. Zwischen seinem kühlen Heimatland Schweden und der heißen Sonne seiner Wahlheimat Mosambik. Kaum einer weiß, dass dieses Pendeln bereits in jenem abgelegenen nordschwedischen Dörfchen Sveg begann, in dem sich der junge Mankell am Flüsschen Lusnjan die Welt erliest. Reiseberichte von Mungo Park, Stanley oder Livingston. Doch es sollte noch 20 Jahre dauern, bis Henning Mankell nach Afrika kam. Da hatte er bereits Schauspiel studiert, in Stockholm am Rikstheater gearbeitet und seine ersten 10 Romane geschrieben. Und fast alle verrieten bereits eine Weltsicht, die sich nach der Ankunft auf dem schwarzen Kontinent noch klarer herauskristallisieren sollte. Mankell benutzt das Verbrechen als Spiegel, in dem seine Leser die Welt klarer sehen können. Was immer ich auch schreibe, sagte er einmal, die Wirklichkeit ist immer noch schlimmer. Seine Geschichten fügt der Autor dabei sehr langsam zusammen. Mit jedem Satz, jeder Seite werden sie klaustrophobischer. Als 1992 in Rostock-Lichtenhagen ein aufgebrachter Mob ein vietnamesisches Asylbewerberheim anzündet, liegt einem Lektor des Rowohlt Verlages das Manuskript eines Krimis auf dem Tisch, in dem ein Kommissar namens Wallander im schwedischen Schonen den Mord an einem alten Ehepaar aufzuklären hat. Es ist ein Buch, in dem sich alles um unterschwelligen Ausländerhass dreht. Vielleicht aus Angst, mit dem Buch Öl ins Feuer zu gießen, vielleicht aber auch, weil er nicht klarkommt mit der Figur des Wallanders, einem depressiven Menschen, dem der Autor seine ganze Globalisierungskritik wie einen Bleigürtel um die Seele schreibt, stuft der Lektor das Manuskript als durchschnittlich ein und begeht damit den wohl größten Fehler seines Lebens. Heute, 9 Wallander-Romane später, gilt Autor Henning Mankell im deutschen Literaturbewusstsein geradezu als Synonym für spannende Kriminalliteratur.